الله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welten, Allahs Segen, Heil und Barmherzigkeit und dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Meine lieben Geschwister, möge Allah subhanahu wa ta'ala euch segnen und belohnen und mich und euch nochmal daran erinnern, dass wir inshallah ta'ala die Regeln, Abstandsregeln, solche Sachen einhalten, denn wie ihr sicherlich mitbekommen habt, sind die Infektionszahlen so hoch, wie sie noch nie zu Lande gewesen sind. Möge Allah subhanahu wa ta'ala mich und euch davor schützen und bewahren, zu erkranken oder Grund dafür zu sein, andere zu infizieren. Meine lieben Geschwister, das Salah ist die erste Säule des Islam nach dem Tawhid. Und sie steht für Errettung am Tag der Auferstehung und wurde als einzige Pflicht im Himmel auferlegt. Allah Jalla Jalaluhu lobt die Betenden und verspricht ihnen Erfolg. Er sagt sinngemäß, wahrlich die Gläubigen werden erfolgreich sein, die, die in ihren Gebeten voll Demut sind. Allah Tabaraka wa Ta'ala erklärt uns, dass das Gebet vielen schwer fällt, wie zum Beispiel den Heuchlern, wohingegen der Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, wenn ihn etwas zu schaffen machte, zu Bilal sagte, O Bilal, ruf die Iqama zum Salah aus, erholen wir uns dabei. Wenn aber das Gebet vernachlässigt wird, bleibt von der Religion, liebe Geschwister, nicht mehr viel übrig. Hudhayfa radiallahu anhu sagte, das Erste, was ihr von eurer Religion verlieren werdet, ist die Demut. Und das Letzte, das Salah. Und Demut, liebe Geschwister, bedeutet laut Imam Ibn Kathir, rahimahullah, Bewegungslosigkeit, Ruhe, ohne jede Hast, Würde, Ernsthaftigkeit, Unterwürfigkeit. Und dann sagte, weil es geht ja auch nicht darum, dass man das nur hat, sondern es kommt darum, was ist der Beweggrund dafür, sagte, wobei es die Angst vor Allah und seine Beobachtung ist, die uns dazu antreiben. Hier erkennt man, dass die Demut dem Herzen entspringt, dort, wo sich die Aqida befindet. Hier werden die Bewegungen der Augen, der Zunge, der Hände, der Füße und so weiter koordiniert. Ist das Herz demütig, dann sind auch die anderen Körperteile regungslos. Lasst uns ein paar Ursachen für Demut betrachten in der Hoffnung, dass sie uns dabei behilflich sind. Erstens, die Vorbereitung auf das Gebet. Dazu gibt es natürlich sehr vieles zu sagen. Dazu gehört, dass man dem Muadzin nachspricht. Sa'd ibn Abi Waqqas berichtet, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, wenn jemand den Muadzin hört und währenddessen sagt, auch ich bezeuge, dass es keinen Gott gibt außer Allah. Er ist ein Einziger und hat keinen Teilhaber. Und auch ich bezeuge, dass Muhammad sein Diener und Gesandter ist. Ich bin mit Allah als Herrn, mit Muhammad als Gesandten und mit dem Islam als Religion zufrieden. So wird ihn vergeben. Ebenso, liebe Geschwister, das Dua zwischen dem Adhan und der Iqama, die ordentliche Durchführung des Wudu, die Basmala vorher, den Dua hinterher, den Miswak, die Baumbürste zu benutzen, schöne, saubere Kleidung anzuziehen, besonders am Freitag. Wenn wir über all diese Punkte detailliert reden würden, würde dies den Rahmen sprengen. Zweitens, sich nur dann im Gebet zu bewegen, wenn es etwas mit dem Salat zu tun hat. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam in seinem Gebet war regungslos. So heißt es, er betete, also wenn er sich von einer Position zur nächsten bewegte, bis jedes Glied an seine vorherige Person gelangte. Bis jedes Glied an seine vorherige Position gelangte. Das heißt, er bewegte sich bis dahin und dann war er wieder still. Drittens, liebe Geschwister, des Todes gedenken. Des Todes im Gebet gedenken. Denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt in einer Überlieferung, denk in deinem Salah an den Tod, Denn des Todes zu gedenken bringt einen eher dazu, das Gebet gut zu verrichten. Bete wie jemand, der meint, kein weiteres Gebet verrichten zu dürfen. Bete wie jemand, der meint, kein weiteres Gebet mehr zu verrichten. Und wehe dir vor jeder Sache, für die man sich entschuldigen muss. Das heißt vor den Sünden. Viertens, die verlesenen Koranverse im Salat zu verinnerlichen und ebenso die Adkar. Und das geht natürlich nur, wenn man weiß, was man sagt. Und deswegen ist der Appell an jeden von uns zu lernen, besonders die Gebete wie die Fatiha und die Adkar, die man sagt im Rukur und im Sujud, dass man weiß, was man sagt und was das bedeutet. Denn daraus resultiert die Demut, daraus resultieren die Tränen und daraus resultiert die Betroffenheit. Allah subhanahu wa ta'ala sagte sinngemäß, die, wenn sie an die Zeichen wie die Koranverse ihres Herrn erinnert werden, nicht wie taub und blind niederfallen. Fünftens, dabei gilt es, beim Koranlesen Vers für Vers zu lesen. Und gerade wenn du der arabischen Sprache nicht mächtig bist und du einen Vers liest wie Alhamdulillahi Rabbil Alamin, brauchst du doch Zeit, darüber nachzudenken, was das bedeutet. Deswegen, die Fatiha in einem Atemzug durchzulesen, hilft dir sicherlich nicht dabei, die Bedeutungen zu verinnerlichen. Der Koran, im Koran heißt es sinngemäß, trage den Koran langsam und bedächtig vor. Siebtens, sich bewusst zu machen, dass Allah Azza wa Jal einem im Gebet antwortet. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagte, Allah der Erhabene hat gesagt, ich habe das Salat zwischen mir und meinem Diener zweigeteilt. Die Hälfte ist für mich und die Hälfte ist für meinen Diener. In der ersten Hälfte, damit ist gemeint, die Lobpreisung Allahs Azza wa Jal. Und mit der zweiten Hälfte ist das Bittgebet gemeint, dass du Allah gegenüber sprichst. Allah sagt, und mein Diener erhält, was er verlangt. Das heißt, wenn du die Fatiha liest, wird Allah dein Gebet auch erhören. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wa sallam sagte, lest doch selbst. Wenn der Diener sagt, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, dann sagt Allah, mein Diener hat mich gelobt. Und wenn der Diener sagt, Ar-Rahman Ar-Rahim, dann sagt Allah, mein Diener hat mich gerühmt. Und wenn der Diener sagt, Malik Yawmiddin, dann sagt Allah, mein Diener hat mich verherrlicht. Und wenn der Diener sagt, Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in, dann sagt Allah, so ist das Verhältnis zwischen mir und meinem Diener. Und mein Diener erhält, was er verlangt. Und wenn der Diener sagt, Ihdina as-sirata al-mustaqim, bis zum Ende des Verses, dann sagt Allah, all dies ist für meinen Diener und mein Diener erhält das, was er verlangt. Aus dieser Überlieferung, liebe Geschwister, wird eine Sache glasklar. Und zwar, dass der Ursprung der Demut in deinem Herzen ist, genauer gesagt in deiner Aqidah ist, genauer gesagt in deinem Iman an Al-Ghaib ist. Denn dieses Gespräch, das du mit Allah führst, kann nur funktionieren, wenn du auch an Allah glaubst und wenn du auch an dieses Gespräch glaubst. Und wenn du davon überzeugt bist, dass was der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat in den Sahih-Hadithen, die wahre Reinheit ist. Achtens, dass man in Richtung einer Abschirmung betet, einer sogenannten Sutra. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, wenn jemand von euch in Richtung einer Sutra betet, soll er sich ihr nähern, sodass der Satan sein Gebet nicht unterbricht. Neuntens, bei den Suren und Adhkar im Salat, das heißt die ganzen Gedenksprüche, die man sagt, Subhan Rabbil Azim, Subhan Rabbil A'la, Sami'allahu liman hamida, Rabbana wa lakal hamd, dass man bei diesen ganzen Adhkar Abwechslung schafft. Dadurch hat man immer etwas Neues zum Nachsinnen und diese Handlung entspricht auch am ehesten der Sunna unseres Propheten, sallallahu alaihi wasallam. Zehntens, also nochmal zu neuntens, unser einer hat vielleicht bestimmte Sachen gelernt, wie zum Beispiel zwischen den beiden Niederwerfungen zu sagen, Rabbi Khirli. Vielleicht ist es nach 10, 20, 30, 40 Jahren Zeit, dass man einen zweiten Wicker lernt und dann abwechselt. Zehntens, über das Verhalten der Salaf im Gebet nachzudenken. Und da gibt es natürlich viele Geschichten darüber. Und eine berichtet uns Sheikh al-Islam, rahimahullah ta'ala, über Abdullah ibn Zubayr, radiyallahu ta'ala, anhuma, der im Gebet vor lauter Demut wie ein Ast war. Er sagte, einmal war er im Sujud, als ein Steinschleuder einen Teil seines Kleides erfasste und erhob in seinem Salah nicht einmal seinen Kopf dabei. Warum auch nicht? Er ist doch der Schüler unseres Propheten, sallallahu alaihi wasallam, der es uns genauso vorgemacht hat, alaihi salatu wasallam. Und elftens, liebe Geschwister, den Lohn zu kennen, der einen für die Demut erwartet. Ein Gläubiger kann nicht häufig genug an die Wichtigkeit seines Salah erinnert werden. Und dazu gehört natürlich auch zu verstehen, dass dies in unserem eigenen Interesse liegt. Und so sagte der Prophet a.s. für jeden Muslim, der bei Eintreffen der Gebetszeit den Wudu, die Demut und die Verbeugung gut durchführt, ist dies eine Tilgung seiner vergangenen Sünden, solange er keine großen begeht. Und das gilt für jede Zeit. Jedes Mal, wenn du ein Salah verrichtest und dann auf den Wudu achtest und dein Khushu achtest und das möglichst auch am Anfang der Zeit machst, dann ist es inshallah ta'ala eine Tilgung deiner vergangenen Sünden. Und wie ihr in diesem Hadith erkennen könnt, liebe Geschwister, wann schaffen wir es denn in der Regel, wann schaffen wir es denn, oder wie schaffen wir es regelmäßig, unsere Gebete auf diese Art zu verrichten, mit Demut, ohne dass wir abgelenkt werden um das um uns herum? Sicherlich nicht auf dem Arbeitsplatz, sicherlich nicht in der Schule, sicherlich nicht in der Universität, sicherlich nicht zu Hause, wenn die Familie dabei ist, sondern das ist eben in der Moschee. Und das macht das Gebet in der Moschee auch so wertvoll, um 27 Stufen, wie es in einem Hadith heißt, mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam. Das waren, liebe Geschwister, ein paar Gründe für Demut, in der Hoffnung, dass Allah subhanahu wa ta'ala uns diese Sachen zuteil werden lässt. Walhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad, wa aqim as-salah.